1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. So, meine Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Ich grüße euch herzlich. Schön, dass ihr da seid. Wir haben eine freie Themennacht heute, wie immer, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, ruft mich an, Telefonnummer 0800 220 5050 oder e-mailt mir unter domian@wdr.de. Der erste Anrufer heute Nacht heißt wie? Der heißt Thomas und ist 19 Jahre alt. Hallo Thomas. Hallo. Ja, schön, dass du da bist. Um was geht's bei dir? Bei mir geht's um einen mehr oder weniger Sonderbahn-Fetisch. Ein Fetisch? Ja. Mhm. Ja, wie gesagt, mehr oder weniger Fetisch, weil es geht nicht ganz, es geht ein Teil ein bisschen in die Sexualität mit rein. Ja. Und zwar dreht sich um Luftballons. Oh, Luftballons? Ja, genau. Hab ich schon mal gehört. Hä? Hab ich schon mal gehört. Echt? Ja, hab ich schon mal gehört. Ich glaube, ich habe mit einem Menschen mal gesprochen, der stand darauf, auch mit aufgeblasenen Luftballons irgendwie sexuell was zu machen. So einer bist du auch? Ja, wundert mich eigentlich. Ja, mehr oder weniger. Und zwar, ich hatte schon immer so ein leichtes Fable für Luftballons. Ja. Und habe gedacht, ja, bist ein bisschen Kirre in der Birne oder so. Mhm. Und habe mir das dann nicht weiter zu Kopf steigen lassen. Und irgendwann vor einiger Zeit, vor ein, zwei Jahren oder so, habe ich einfach mal aus Jux und Laune im Internet ein bisschen gesucht und habe dann tatsächlich ein paar Leute gefunden, die das exzessiv betreiben. Ja. Hat mich natürlich wahnsinnig gefreut und irgendwie habe ich dann von ein paar mehr Sachen erfahren. Und ja, habe dann wirklich festgestellt, es gibt wirklich Leute, die damit richtig was am Hut haben. Ja. Und das hat mich dann gefreut. Und du hast damit auch was am Hut. Was genau, was bedeutet das? Wenn du sagst, ich habe so einen Fetisch, mehr oder weniger Fetisch mit Luftballons. Was machst du mit Luftballons? Kann man selber nicht so genau sagen. Ich hatte bis vor kurzem eine Freundin. Ja. Mit der zusammen ging das wirklich in die Sexualität mit rein. Ja. Also ihr habt den Luftballon aufgeblasen? Also es war, wie gesagt, nur ein Fetisch meinerseits, sie hat mitgemacht, aber sie hat es nicht wirklich für die. Ja, was habt ihr denn gemacht? Also das waren zum Teil alles unterschiedlich. Teilweise waren es einfach viele kleine Luftballons, die einen dann mehr Wege anhören. Sei es dieses warme oder der Latex eben. Ja. Und es waren zum Beispiel auch ziemlich große Luftballons, sagen wir mal 2-3 Meter lang, 1 Meter hoch, und die dienen dann zum Beispiel wunderbar als Unterlage. Ach so. Wie als Unterlage? Die platzen nicht, wenn man sich drauflegt? Doch, teilweise schon, aber. Ach so. Also, es muss ist. Man kaufen. Es ist wahrscheinlich das Gefühl, dieses Gummigefühl, dieses Latexgefühl. Ja, dieses Latex, diese Eiche und die sind auch. Ja. Das heißt, das hast du gerne auf deiner nackten Haut? Ja. Ja, und nicht nur auf der nackten Haut, überall, wo es nackt ist am Körper, hast du es gerne? Ja. Je nach Stimmungslage, ja. Je nach Stimmungslage, ja. Die Freundin hat das mitgemacht, obwohl sie das gar nicht so teilt, sagst du. Fand die das nicht ein bisschen befremdlich, wenn du da mit deinen Luftballons anfängst und die aufgeblasen hast und zwischen euch gedrückt hast? Und nee, ich hab das gar nicht so gemacht, sondern ich habe einfach mal davon erzählt und habe auch ihr auch erzählt, dass ich auch andere Leute gesehen habe, die sowas auch machen. Mhm. Und sie hat das ja mehr oder weniger als Spielzeug angesehen, nicht wirklich als Fetisch. Ja, ja. So einfach, weil Spaß macht und nicht, weil es jetzt aber irgendwie eine Hirnkrankheit ist oder sonst. Aber du hast mittlerweile den Eindruck bei dir, dass das schon zu einem Fetisch ausartet, dass dir das sehr wichtig ist in puncto Sexualität. Ja, und es geht auch ohne. Es geht auch ohne, ja, das ist ganz beruhigend bei solchen Sachen. Aber du hast jetzt keine Freunde, sagst du im Moment? Keine? Wenn du mit dir alleine bist, ist das so ein Accessoire für die Selbstbefriedigungssessions, die du vielleicht feierst mit dir alleine, dass da immer Luftballons zu Hause sind? Nö, also es ist kein Muss. Also ich kann da getrost ohne leben. Ja. Kommt nicht ohne aus. Größe, Farbe und so, egal? Solange es nicht irgendwelche kleinen Kinderspielzeugluftballons sind, eigentlich egal, ja. Ja. Hast du das schon mal jemandem, deiner Freundin, sonst irgendjemandem erzählt? So einem Freund, also in deinem Freundeskreis? Nee. Nö. Das nicht. Und hast du zu Hause so auf Vorrat welche, dass, wenn du Lust drauf hast, dass du sagst, da in der Schublade liegen hier welche? Hin und wieder, ja, aber eigentlich, seit ich mit meiner Freundin zusammen bin, nicht mehr. Ja. Ich finde das bei dem Fetisch immer völlig okay, wenn man nicht zu sehr abhängig davon wird. Ne? Deswegen finde ich gut, was du gerade gesagt hast, es geht auch ohne. Das ist so ein Schmanker, so ein Spaß, so ein Zusatzding, ja, dann ist das gut. Aber es gibt ja viele Leute, die haben einen Fetisch und die können wirklich nicht ohne. Die können keine Sexualität mehr leben, als denn so in dieser abgefahrenen Art und Weise. Nee, das dachte ich mir auch. Und irgendwie, ich hatte versucht, ein bisschen Distanz zu aufzubauen. Also wie gesagt, es geht auch nach wie vor ohne und ich bin auch relativ froh drüber. Ist das bei dir so, dass du allein schon beim Anblick eines Luftballons schon ein bisschen in Erregung kommst? Das nicht. Der Luftballon ist es nicht. Es sind meistens, also es müssen auf jeden Fall Frauen dabei sein. Es müssen Frauen dabei sein und du musst den Luftballon an dir spüren wahrscheinlich. Oder? Nö, gar nicht mal. Es geht auch einfach. Na gut, so stellen wir uns vor, es ist kaum. In Diskotheken oder so sind auch ziemlich oft Luftballons zur Deko. Ja. Kommt einfach hin und wieder die Situation, wo man einfach dachte, wow, das passt. Es ist der Luftballon zu dieser Frau. Ja, oder wenn Kirmes ist. Und du gehst über den Platz und da gehen ein paar nette Mädels mit Luftballons in den Händen, halten den Luftballon hoch. Könnte ja, vielleicht, auch. Ist schon ein bisschen scharf, ne, unter Umständen. Ja, kann allerdings, sein. Ich weiß nicht, mich stört das immer so ein bisschen, wenn das Ganze, gerade so bei Kirmes oder so, wenn es mit Kindern in Verbindung gebracht wird. Verstehe. Mhm. Weil das hat weder was mit irgendwelchen kleinen Kindern zu tun. Ja, das habe ich auch so verstanden. Das soll irgendwie so verstanden werden, als wären es Leute, die sowas haben, irgendwie Pädophile. Ja, ja, ja. Nee, das Kinderspielzeug ist. Ja, nee, das habe ich auch nicht so verstanden, wirklich nicht. Also, ein etwas Fetischist im Bereich des Luftballons, der Thomas, ne, so war's. Ja, viel Spaß mit dem. Ich hoffe, dass vielleicht andere Leute sowas haben und vielleicht drauf kommen. Hey, da ist ja noch einer. Ja, ich meine, das Genialste wäre natürlich für dich, wenn du eine Frau finden würdest, eine Freundin, die das auch richtig scharf findet, ne? Dann hättet ihr aber die Luftballon-Orgie, ne, zu Hause. Ja, nee, ich weiß nicht. Ich glaube gar nicht, dass das so gut wäre. Warum? Weil dann steigert man sich in sowas wieder so rein. Und stimmt auch wieder. Stimmt auch wieder. Da muss ein bisschen Distanz zwischenbleiben. Eine Frage noch zum Schluss. Wenn bei einer sexuellen Aktion dann so ein Luftballon mal platzt, ist das abturnend oder sagst du, es ist okay? Für mich ist das nicht unbedingt abturnend. Nee, also, ich meine, der Schreck könnte einem okay. Ja dann, ja. Es ist okay. Also. Es gibt sogar Leute, die stehen gerade auf das Platzen. Ach so. Hast du dich schon kundig gemacht im Internet? Diese Leute nennen sich dann Popper und die betreiben das exzessiv. Denen geht es auch gar nicht so ums erotische Spiel, sondern ja, die stellen sich teilweise irgendwie in eine Menschenmenge rein, irgendwelche 50 Jahre alten Herren, und die finden das dann toll, wenn sie irgendwelche Luftballons zum Platzen aufblasen, damit irgendwelche anderen Frauen erschrecken. Das war gemein. Ja, ist dann nicht mehr so ein Fetisch, aber es geht halt, macht den Spaß sozusagen. Ja, das finde ich auch, natürlich, im ersten Moment ist das spaßig, aber ich meine, wer weiß, wenn man daneben eine alten Dame steht und die irgendwie herzkrank ist oder so und die sich dann so erschreckt, dann hört der Spaß auf, ne? Ja, das soll es nicht sein, weil hauptsächlich Aufsehen erregt. Das ist schon was Sonderbares, wenn man irgendeinen 40 Jahre alten Knacker mit Luftballon in der Hand rumstehen sieht. Also Thomas, viel Spaß mit den Ballons weiterhin. Jo, danke. Tschüss. 0800 220 5050, meine Telefonnummer, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann müsst ihr die Nummer wählen. Oder ihr meldet mir unter domian@wdr.de. Die nächste Anruferin, das ist unsere Nadja. Und Nadja ist auch 19 Jahre alt. Hallo Nadja. Hallo. Hallo Nadja. Dein Thema? Ein bisschen umfassend. Also ich würde es einfach beschreiben, Suizidalität. Ich hab's nicht verstanden. So? Wie bitte? Ich habe das nicht verstanden. Wie würdest du es umschreiben? Suizidalität. Also die Gefährdung, sich selbst zu töten. Ja. Ist das bei dir so? Ja. Warum? Das ist chronisch durch einen Vorfall vor ein paar Jahren, bei dem ich einen Herzschrittmacher bekommen habe. Und ja, dadurch ist das irgendwie... Du hast in deinen jungen Jahren schon einen Herzschrittmacher? Ja. Aufgrund? Nein, ich hatte einen. Du hattest einen? Ja. Aufgrund einer Herzerkrankung? Ja. Und du hast ihn jetzt nicht mehr? Nein. Warum? Er hat sich entzündet. Musste wieder raus. Mhm. Ist das jetzt nur vorübergehend, bis die Entzündung wieder im Griff ist und dass man ihn dann wieder einsetzt, oder? Nee, die ist schon im Griff, aber sie wollten ihn wieder einsetzen, aber ich wollte das nicht. Achso, die Ärzte sagen, das rein theoretisch ging es wieder? Man könnte das machen, medizinisch. Ja. Ich sag mir noch vorab, was das für eine Herzerkrankung ist, dass du in dem Alter schon einen Herzschrittmacher brauchst. Ja, das bleibt halt ab und zu stehen. Das Herz? Ja. Mhm. Wann hast du das bemerkt, in welchem Alter, dass da was nicht stimmt? Ich selbst hab's nicht bemerkt, aber als ich 3 war, ist es das erste Mal sozusagen aufgetreten. Mhm. Und den Herzschrittmacher hast du, du hast es gerade gesagt, hat dich genau mir gerade auf dem Schirm, in welchem Alter? 15. Mit 15 eingepflanzt bekommen. Ja. Mhm. So, und dann ist er wieder rausgenommen worden, weil es sich entzündet hatte. Und mit dem Herzschrittmacher konntest du gut leben? Nein. Warum nicht? Ab dem Moment, wo ich aus dem Krankenhaus entlassen wurde, haben sich sozusagen Störungen der Psyche gebildet. Hm. Und zwar, ich konnte nicht mehr schlafen, habe irgendwie pro Nacht nur noch so 2 Stunden geschlafen, das monatelang. Und ja, dann dadurch sind halt auch Depressionen entstanden und dadurch wurde es dann halt immer schlimmer und so. Verstehe. Bist du denn begleitend, nicht psychiatrisch auch behandelt worden? Nein. Halte ich für einen Fehler, wenn ich das mal so laienhaft sagen darf. Ja, das ist, weiß ich nicht, also, okay, hätte mich einfach fragen können, dann wäre diese ganze Sache einfach nicht entstanden, denke ich mir mal. Was hätte man nicht fragen können? Ob ich das überhaupt will, dass die den einsetzen. Hättest du es damals auch nicht gewollt? Nein, ich hätte es damals auch nicht gewollt. Warum nicht? Da wusstest du ja noch gar nicht, dass es dir nicht bekommt und dass dein Körper da schlecht drauf reagiert. Ja, aber ich wurde nicht richtig gefragt. Mir wurde irgendwie so eine Broschüre vorgelegt, wo ein älter Rentner war mit einem Kind auf dem Arm und dann stand Leben mit einem Herzschrittmacher. Und das war halt, wie ich es erfahren habe, dass ich den bekomme. Und ich hatte irgendwie gerade mal 10 Stunden Zeit, da wurde ich schon wieder operiert, bevor ich das überhaupt wahrnehmen konnte, dass das jetzt passiert. Ich meine, mit 15 Jahren hält man ja eigentlich einen engen Kontakt mit den Eltern. Hast du kein intensives Gespräch mit deinen Eltern darüber geführt? Nein. Warum nicht? Ich habe nie intensive Gespräche mit meinen Eltern geführt. Mhm. Aber die haben das letztendlich dann entschieden, dass du das gemacht bekommst. Ja. Mhm. So, dann ist das Ding aber eingepflanzt worden. Das hatte aber keine großartig tolle Wirkung auf dich. Im Gegenteil, wie du es gerade beschrieben hast. Es ging dir psychisch schlecht und dann irgendwann auch körperlich schlecht, weil es sich entzündet hat. Ja, das mit dem Körper ging, aber es hat sich halt irgendwie auf die Psyche vor allem bemerkbar gemacht, als ich irgendwie das Röntgenbild in der Hand hatte. Und man sieht dann ja nicht sozusagen die Außenhülle, sondern man sieht ja dieses ganze Maschinelle innen drin und das irgendwie, weiß ich nicht, das hat mich irgendwie geschockt irgendwie. Ja. Wie groß ist so ein Schrittmacher? Ich stelle mir den immer so 4-5 Zentimeter groß. Der ist ungefähr so groß, wenn man den Zeigefinger und den Daumen zusammennimmt, dann das so groß ist der ungefähr. So lang? Zum Kreis jetzt. So? So? Siehst du mich im Fernsehen? Ja, nee, die beiden Finger zusammen machen. So? Genau. Ah ja, also so ein Durchmesser von vielleicht 4 Zentimeter im Rundell so. Ja, krass. Ungefähr. Ja, ja. Jetzt ist herausgenommen worden. Ja. Das Körperliche ist wieder reguliert, sagst du. Die Entzündung ist im Griff. Eigentlich sagen die Ärzte, du müsstest wieder einen eingepflanzt bekommen. Ja. Weil die Gefahr besteht, dass dein Herz stehen bleibt. Ja. Du sagst aber nein, ich will keinen neuen haben. Du bist jetzt 19 Jahre und kannst das ja auch frei entscheiden. Ja, jetzt kann ich das. Das heißt, du würdest in Kauf nehmen, dass du stirbst? Nein, ich sterbe ja eh. Ja, ist das so? Wenn du ordentlich medizinisch behandelt wirst, kann man doch vielleicht damit ganz uralt werden. Na klar, kann ich das, aber momentan kann ich mir noch nicht mal vorstellen, älter als 19 zu werden, deswegen ist das nicht relevant. Hm. Also seelisch geht es dir sehr schlecht. Ja, das ist, ja. Ist einfach, weiß ich nicht. Also, ich sag mal so, wenn ich umkippe, kippe ich um. Mhm. Und wenn ich wieder aufwache, mache ich wieder auf. Das ist einfach so. Und das ist. Ist dir egal. Das gehört einfach so dazu. Das ist mein ganzes Leben lang. Ist das schon so. Mhm. Ich kippe um, dann mache ich auf und denke, huch, bist du umgekippt. Ich krieg das ja alles gar nicht mit. Dann denke ich so, na egal. Mhm. Und. Aber ja. Ich frag dich jetzt nochmal, du hast dich ja wahrscheinlich eingehend genug mit deiner Krankheit beschäftigt. Wenn du jetzt den Schrittmacher eingepflanzt wieder bekämst, wäre das so? Dass man aus medizinischer Sicht sagt, okay, das Herz ist jetzt wieder funktionstüchtig. Das schlägt auf jeden Fall. Das Mädel stirbt jetzt nicht am Herzstillstand. Wäre das so? Ja, eigentlich schon. Mhm. Aber ich sag mal so, zu 80% brauche ich den ja nicht. Weil ich kippe ja nur ab und zu um, dann bleibt das jetzt stehen und manchmal springt es auch wieder an. Aber es ist halt so, dass es halt... Gut, aber wenn du es nicht machen würdest, ist das Risiko sehr groß, dass es nicht anspringt, das Herz. Ja, das... Ist ein Risiko da, sagen wir so. Ja, es ist ein Risiko da. Und wenn du den Schrittmacher hättest, wäre das Risiko sehr minimiert oder ganz weg? Wäre es, ja, verringert auf jeden Fall. Das heißt, du nimmst dann schon in Kauf, dass du eventuell stirbst, bald? Ja, aber das habe ich schon seit ich klein bin und irgendwie. Ja, ja. Aber ist das nicht wäre das nicht eine Beruhigung für dich zu wissen? Ich muss mir jetzt, wenn ich das Ding wieder drin habe, eigentlich keine Sorgen um das Herz zu machen. Das funktioniert dann schon. Und dann kann ich mich um die anderen Sachen kümmern, dann kann ich mich um meine Seele kümmern. Nein, kann ich nicht. Das geht nicht. Nein, ich weiß es. Also es ist einfach so, dass ich mich sozusagen, als ich den drin hatte, war es einfach so, dass ich mich nur noch auf den konzentriert habe und so. Sehen es jetzt die anderen Leute, sehen sie es nicht, denken sie jetzt, oh mein Gott, was hat die denn da? Ja. Oder so. Und weiß nicht, ich stand vorm Spiegel und habe nur noch den Herzschrittmacher gesehen und nicht mehr mich. Also sieht man den dann, wenn man dann vor dem Spiegel steht? Ja, nicht direkt, es ist halt ein bisschen dicker. Mhm. War das auch so ein Gefühl des Fremdkörpers in dir? Ja. Was dir auch unangenehm war? Ja. Mhm. Wie lebst du jetzt? Du bist 19 Jahre, lebst du noch bei deinen Eltern oder lebst du alleine? Bei meinen Eltern. Und die Kommunikation und das Verhältnis zwischen Eltern und dir ist nach wie vor nicht sehr gut? Nicht mehr. Drängen die dich jetzt im Moment dazu, das wieder machen zu lassen? Ja, schon ein wenig, aber naja, sie wissen mittlerweile, dass es meine Entscheidung ist. Gibt es sonst noch ganz nahe Menschen? Hast du eine Beziehung oder hast du eine ganz gute Freundin? Ja, habe ich auch. Was denn? Beides? Beides. Beides. Ein Freund und eine gute Freundin. Ja. Was sagen die beiden denn zu dir? Ja, das ist eigentlich meine Entscheidung und eigentlich spreche ich ehrlich gesagt nicht so viel darüber. Deswegen sagen sie eigentlich gar nichts dazu, weil sie es nicht wissen. Ach, weil sie es gar nicht so richtig wissen? Nee. Ach, die wissen gar nicht die Dramatik der Situation im Moment. Und sie wissen nicht, dass ich wieder hinbekommen soll. Und die wissen auch nicht, dass du nicht willst? Doch, das wissen sie. Das wissen sie. Aber es ist eigentlich so kein Thema bei uns. Das heißt, du sprichst eigentlich kaum mit jemandem darüber. Ja. Und machst das alles so mit dir alleine aus. Ja. Und die Ärzte, die Herzchirurgen, mit denen du es da zu tun hast, reden die mit dir? Ja, schon ab und zu. Also eigentlich muss ich da ja regelmäßig hin. Was ich aufgrund, ich tue es einfach nicht. Das ist bei dir, ne? Da kommt ja, das ist bei mir. Ich könnte mir vorstellen, dass du das Gefühl hast, dass die Herzchirurgen, dich auch gar nicht wirklich verstehen. Ja, nee, tun sie auch nicht. Also, ja, das ist immer dieses, nee, sie ist bockig, sie will gar nicht. Ja, ja, ja. Weißt du, dass ich das erstmal hocherstaunlich finde, dass du hier anrufst und mir das erzählst? Wieso? Ja, dann finde ich finde es toll. Ich freue mich darüber. Ich freue mich auch darüber, dass du das Vertrauen zu mir hast, dass du hier anrufst. Wenn du jemand bist, der eigentlich sehr, sehr in sich lebt und das so mit sich ausmacht, ist das schon ein großer Schritt, sich zu öffnen bei jemandem. Und dann auch schon vor allen Dingen so hier in der ganzen Öffentlichkeit. Das, was ich sehr ernst nehme bei dir, ist die Stimmung, in der du zu sein scheinst, schon sehr lange, seit langem. Du hast gesagt, dass du depressive Stimmungen hast und dass es dir seelisch nicht gut geht. Das nehme ich sehr ernst und daraus kann ich auch so andersweise nachvollziehen, dass du auf diesem Trip bist, in dem du im Moment bist, auf dem du im Moment bist. Deswegen finde ich, dass man das Pferd von der anderen Seite aufzäumen müsste. Ich finde, dass du ganz, ganz, ganz dringend zu einem guten Psychiater, nicht mal zu einem Psychologen, sondern zu einem Psychiater müsstest. Ich habe das schon, also ich bin schon 4 Jahre lang in psychiatrischer Behandlung. Bist du? War ich. Und war das ein Arzt, von dem du ein gutes Gefühl hattest? Ich war 2 Jahre lang in 3 verschiedenen Kliniken. Ah ja. Und danach halt noch Betreuung so. Und die Ärzte haben jedes Mal gesagt, dass es irgendwie nicht wirklich Sinn hat. Und meine letzte Therapeutin meinte auch, sie will lieber aufhören, weil sie meint, das bringt nichts mehr. Du hast einen Freund, den hast du lieb. Ja. Mit dem möchtest du eigentlich auch gerne noch eine Weile leben. Nein. Nein? Du hast ihn lieb und möchtest aber nicht mehr lange mit ihm leben. Warum? Nein, weil, ja klar, es gibt viele Dinge, mit denen man gerne noch irgendwas erleben möchte oder so. Klar, aber irgendwie auch nicht, weil ich muss ehrlich sagen, bei mir habe ich das Gefühl, überwiegt das Negative und es macht einfach alles keinen Spaß mehr. Na klar, es ist schön, irgendwie in den Armen von seinem Freund zu liegen, aber dann ist es auch wieder da, dass es irgendwie, ja, dann ist die Situation vielleicht auch mal wieder unangenehm und Nee, eigentlich. Ist das Gefühl überwiegend, dass du lebenssatt bist? Ja. Dass du einfach keine Lust mehr hast, dass du dich ja nicht erfreust an, was ich, an einem schönen Frühlingstag oder eben an deinem Freund, an der Liebe. Nee, man wacht morgens auf und dann steht, dass es wieder abends wäre. Hm. Warum hast du mich angerufen? Das ist eine gute Frage. Mhm. Weil ich momentan, denke ich, nach Möglichkeiten suche, die ich noch ausschöpfen kann und ich keine mehr finde und darum irgendwie versuche, durch andere Leute irgendwie noch was zu finden, dass die vielleicht noch eine Idee hätten oder so. Weißt du, Nadja, ich glaube, dass man, wenn jemand wirklich ganz, ganz entschieden ist, aus dem Leben zu gehen, finde ich immer, dass man das respektieren sollte. Das ist meine Grundauffassung. Aber ich finde, dass man alles und alles und alles Mögliche überlegen sollte und bedenken sollte, das zu sehen oder wiederzufinden, was schön ist am Leben. Und am Leben ist verdammt viel schön. Das habe ich versucht. Ich habe es versucht. Ich habe die allen möglichen Sachen irgendwie nochmal versucht hinzubiegen und hier und da. Und mir fallen mittlerweile einfach keine Methoden mehr ein. Man kann sie nicht einfach irgendwie hinstellen und sagen, oh, aber der Himmel ist doch schön und die Bäume sind doch schön. Nein, also einfach das geht nicht. Ja. Andere Methoden wie andere Therapiemethoden und 1000 Millionen verschiedene Medikamente gegen Depressionen und hier und da und dann Heilpraktikerin. Ja. Und hier kriegst du Kügelchen, da kriegst du Kügelchen. Und das hat jetzt alles nichts gebracht in mehr als 4 Jahren Therapie. Frau Offenheit, jetzt mache ich mal einen Vorschlag. Ich bin jetzt ein bisschen verspannt gerade. Ich sehe, dass wir uns schon sehr lange unterhalten. Das geht im Rahmen dieser Sendung, haben wir immer so einen bestimmten Zeitpensum. Und ich merke, dass das so eine große Sache ist bei dir. Dass da so viel hintersteckt und dass man das irgendwie nicht so schnell besprechen kann. Ich möchte jetzt 2 Angebote machen. Ich möchte A, dass du mit meiner Psychologin sprichst. B, biete ich dir an, dass ich dich sofort nach der Sendung, ich persönlich, privat gleich nochmal anrufe und dass wir sprechen können. Okay. Ist das okay? Ja. Sonst sprengt es wirklich den Zeitrahmen unserer Sendung und ich möchte mich mit dir wirklich ordentlich noch unterhalten. Sollen wir das so machen? Mhm. Okay, dann legst du jetzt auf und dann ruft die Heide dich noch gleich an und nach der Sendung rufe ich dich an. Okay. Bis gleich. Tschüss. Tschüss. Hier ist Ines und Ines ist 20 Jahre alt. Hallo Ines. Guten Morgen Ines. Hallo. Hallo? Hallo? Hallo? Hallo. Ja. Wo bist du? Das klingt so seltsam. Hallo. Also wenn die Ines jetzt nicht spricht, dann können wir nicht sprechen. Ich kann sie leider ganz schlecht hören. Ja, Ines, guten Morgen, hallo. Hörst du mich jetzt? Ja. Ja. Und was geht's denn bei dir? Also ich glaube, ich bin süchtig danach. Bitte? Ich glaube, ich bin süchtig danach, mich selbst zu befriedigen. Du musst mal den Hörer irgendwie ganz gerade vor deinen Mund halten. Du bist so verwurzelt, kommst du rüber? Du bist süchtig danach und dann bist du nicht verstanden. Ich glaube, dass ich wirklich danach bin, mich selbst zu berühren. Dich selbst zu berühren? Ja. Was heißt das? Heißt das, dich selbst zu befriedigen, oder was? Ja. Aha. Wie oft machst du es am Tag? 3-4 Mal. Hm. 20 Jahre bist du alt? Wie lange läuft das schon so? Ungefähr ein halbes Jahr. Und vorher war das relativ normal? Vorher überhaupt gar nicht. Gar nicht? Nee, vorher habe ich überhaupt kein Interesse an Sex gehabt. Ja? Und das heißt, du hast jetzt seit einem halben Jahr erstmalig dann sexuelle Erfahrungen mit dir selbst? Ja. Mhm. Auch noch keinen Freund gehabt? Ja, schon einen Freund, aber halt nur Händchen halten. Kein Sex, kein Geschlechtsverkehr? Ja. Mhm. Wie kam das, dass du dann vor einem halben Jahr zum ersten Mal das dann versucht hast und dann auch gemacht hast? Also ich habe vor einem halben Jahr, habe ich halt nachts vom Sex mit einem Schauspieler geträumt. Mit einem Schauspieler, mit einem berühmten Schauspieler? Ja. Ja. Und dann bin ich halt morgens wach geworden und habe das halt gemacht. Mhm. Und wie kam das, dass du das vorher noch nicht gemacht hast? Ich weiß nicht, ich hatte einfach kein Interesse dran. Mhm. Irgendwie finde ich es auch schmutzig. Heute immer noch? Ja. Mhm. Warum findest du es schmutzig? Ich weiß nicht, ich meine, eigentlich weiß es ja keiner, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich erfahren würde, dass ein Mann dabei an mich denkt, würde ich mir schmutzig vorkommen. Und jetzt denke ich, wenn der das wüsste, dann würde der sich wahrscheinlich schmutzig vorkommen. Glaube ich nicht, dass der sich schmutzig vorkommt, wenn der das wüsste. Ist doch normal, dass man da an irgendetwas denkt, was man schön findet. Dadurch beschmutzt man die Person ja nicht, indem man sich das vor Augen hält. Findest du das denn an dir selbst auch was Schmutziges, wenn du es bei dir selbst so dir überlegst, dass du es machst? Also, ich weiß nicht, die Sache selber finde ich nicht schmutzig, aber das ist halt teilweise, dass ich... Halt doch mal den Hörer ganz still, das geht immer so hin und her. Ich habe teilweise Gedanken dabei, die finde ich dann schmutzig. Ja. Also konkrete sexuelle Vorstellungen. Ja. Sind das. Mhm. Kann ich dir versichern, Ines, dass die hundertprozentig nicht schmutzig sind? Haben wir alle. Alle haben wir das. 99% der Leute stellen sich sowas vor und das entspricht natürlich nicht so der Moral, wie man so normal im Leben lebt, das ist ja auch okay. Aber in der Fantasie ist das erlaubt. Und vieles wird dann ja auch mit einem Partner, mit einer Partnerin dann irgendwann mal auch umgesetzt. Vorab gesagt, finde ich das nicht süchtig, wenn du dich dreimal am Tag befriedigst. Kann durchaus mal kommen, vorkommen. Vor allen Dingen auch in deinem Alter. Finde ich erstmal gar nicht bedenklich und nicht schlimm. Vor allen Dingen hast du ja auch vielleicht eine ganze Menge noch nachzuholen, wenn du so lange keinen Spaß hattest. Was ich schon ein bisschen bedenklicher finde, ist, dass du dir da ein schlechtes Gewissen machst. Und du sagst, ich denke, das ist schmutzig. Wie bist du erzogen worden? Bist du erzogen worden, dass das auch kein Thema war, Selbstbefriedigung, oder gar so als schmutzig auch dargestellt wurde? Also meine Eltern haben eigentlich über sowas früher nie geredet. Ja. In letzter Zeit schon manchmal, weil das ja im Fernsehen auch mittlerweile ein großes Thema ist. Naja, groß ist auch nicht, aber man spricht halt drüber. Ja, ja, aber auf jeden Fall sagen meine Eltern halt, sowas macht man nicht und wenn, dann darf das keiner wissen. Mhm. Und meine Freundinnen sagen halt auch so, sowas macht man nicht. Echt? Das sagen die Freundinnen? Ja, und eine Freundin von mir hat vor kurzem mir sogar erzählt, ihr Freund macht das und das ist total eklig und ich habe dann gesagt, dass ich das auch mache, weil ich das in dem Moment als normal empfunden habe. Ja. Und sie hat dann gesagt, ja, du kannst doch nicht einen Mann darauf reduzieren, dass er für dich eine Liebesvorlage ist. Doch, kann man. Das mache ich ja auch gar nicht. Ich denke ja nicht so, der taucht nur dafür und... Also für wenn man sich selbst befriedigt, ist ein Mensch in der Fantasie durchaus reduzierbar darauf, dass man sich sexuelle Dinge mit dem vorstellt. Da muss man nicht an alle Werte und Charaktereigenschaften denken. Das ist völlig normal und das ist überhaupt nicht schlimm und überhaupt nicht pervers oder krank oder weiß ich was. Glaubst du deinen Freundinnen, dass die das nicht machen? Also ich weiß nicht, ich kann es mir nicht vorstellen. Hm. Aber ich habe es ja auch bis vor kurzem noch gemacht, also kannst du mir das doch sagen. Ja. Du hast es bis vor kurzem auch nicht gemacht, meinst du? Deshalb kannst du es dir vorstellen. Ja. Ja. Mhm. Und wir haben ja auch einen Freund, der das dann sozusagen für die erledigt. Ja, ja, das habe ich verstanden. Also, ich wundere mich, weil ich irgendwie so dachte, dass gerade so jetzt auch so in deiner Generation, dass irgendwie alles doch sehr locker genommen wird und dass man da gar nicht mehr sich so den Kopf macht. Aber offensichtlich ist das nicht der Fall. Ich kann dir wirklich nur aus tiefer Überzeugung sagen, mach es, genieße es. Es ist weder was Unmoralisches noch was Schmutziges. Denk dir alles Mögliche dabei aus, was du erotisch findest und schön findest. Und wenn du einen Mann, einen Schauspieler toll findest, mit dem du gerne Sex hättest, stell ihn dir ruhig vor, während du masturbierst. Das ist völlig normal. Und erkunde deinen Körper. Je mehr und je besser du mit deinem Körper alleine umgehen kannst, desto besser wirst du irgendwann auch im Zusammenspiel mit einem Freund, mit einem Mann deinen Körper erleben können. So ist es. Ja, das ist auch so eine Sache. Wenn ich versuche, mir vorzustellen, dass ich irgendwann einen Freund hätte, ja? Ich kann mir nicht vorstellen, mit einem anderen Mann irgendwelche Handlungen zu vollziehen. So überhaupt gar nicht. Nicht mal zum Kuss oder so. Ja. Im geringsten. Aber wollen wir vielleicht das mal drauf ankommen lassen? Ich meine, das ist ja jetzt schon ein großer Schritt, dass du nach so langer Abstinenz dich selbst befriedigst. Das ist ja schon mal ein gravierender Schritt, finde ich. So, das ist ein halbes Jahr geht das jetzt so. Vielleicht verliebst du dich bald und oder vielleicht auch erst in einem Jahr, das ist dann auch egal. Und ihr nähert euch allmählich an, du und der Mann, in den du dich verliebst. Und dann hoffe ich, dass sich das dann schon von alleine ergibt. Du hast so ein schlechtes Gewissen mit allem, ne? Ja. Hm. Bist du religiös erzogen, sehr streng religiös? Nee, überhaupt nicht. Mhm. Also eigentlich haben meine Eltern mir gar nichts mit Glauben irgendwie beigebracht. Mhm. Das Einzige ist wirklich, ich soll nicht mit jedem Kerl ins Bett steigen, aber das war auch nur so, ja, das ist auch okay. Einmal im Leben. Ja, ist auch richtig, ist auch ein guter Ratschlag. Aber ja, das würde ich ja sowieso nicht machen. Ist mir aber klar. Sonst waren da eigentlich gar keine Regeln irgendwie, was man mir gesagt hat. Also, ich habe dir jetzt meine Meinung gesagt. Die habe ich ja ganz klar gesagt. Wenn du gerne noch das Gefühl hast, dass da vielleicht irgendwie noch was anderes im Hintergrund bei dir verkompliziert ist oder kompliziert ist, dann können wir dich gerne nochmal anrufen und wird meine Psychologin mit dir sprechen, wenn du das möchtest. Ja, ich glaube, das wäre ganz gut. Okay, dann machen wir das so. Ines, dann legst du auf und die Heide ruft dich gleich nochmal an. Okay? Ja. Alles Gute. Danke. Tschüss. Das war eine schlechte Leitung, Mann. Ihr Lieben, Thema diese Woche. Diese Woche in der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben wir wieder Themennacht und da heißt das Thema Rache und Vergeltung. Ich möchte gerne mit euch sprechen, wie ihr schon Rache und Vergeltung geübt habt. Ihr euch gerecht habt für irgendeine Sache, für eine Tat. Im Nachhinein dazu steht oder im Nachhinein sagt, das war viel zu emotional und ich bereue das. Und ich möchte gerne mit Opfern sprechen, mit Racheopfern. Die aus Gründen, welcher Art auch immer, vielleicht schlimme Dinge erlebt haben, weil Rache an ihnen ausgeübt wurde. Ihr könnt euch heute schon anmelden unter domian@wdr.de. Und wer ist der Promigast am Samstag? Am kommenden Samstag ist Jürgen Drews hier bei mir. Ja, Jürgen Drews. Und wenn ihr gerne auch mit Jürgen Drews sprechen wollt, dann könnt ihr euch auch anmelden schon unter domian@wdr.de. Diese Woche Samstag, 23.30 Uhr, Jürgen Drews. Gast bei Domian. Gabi ist hier. Gabi ist 51. Hallo Gabi. Ja, hallo. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Was ist dein Thema, Gabi? Mein Thema ist Angst. Dein Thema ist Angst. Inwiefern? Inwiefern? Also Hundephobie und bei Dunkelheit und überhaupt ganz viel. Also bei Dunkelheit kannst du nicht rausgehen? Nee, kann ich auch nicht in der Wohnung alleine sein. Ach, in der Wohnung auch? Mhm. Und Hundephobie, wie stark ist die ausgeprägt? Auch wenn jemand mit einem angeleinten Hund an dir vorbeigeht, ist das schon schlimm? Nee, das ist noch viel schlimmer. Ich gehe überhaupt nicht aus dem Haus raus. Wie, du gehst überhaupt nicht? Ach, du gehst gar nicht mal aus dem Haus raus? Ich wohne in einer ganz kleinen Ortschaft und da laufen viele große Hunde frei rum. Ja. Und da gehe ich also überhaupt nicht raus. Seit wann schon nicht mehr? Seit 7 Jahren wohne ich da und seitdem gehe ich eigentlich nicht raus. Seit 7 Jahren gehst du nicht mehr aus dem Haus? Ja, schon. Ich fahre mit dem Auto weg. Ja. Da kann ich durch den Garten in die Garage. Ach so. Und von da aus dann das automatische Tor aufmachen und... Ich verstehe. Du gehst nicht in eurem Ort oder Dorf herum, sondern setzt dieses Auto und fährst irgendwo in die Stadt oder so. Genau. Das heißt, du verlässt schon das Haus immer wieder mal. Du sitzt nicht nur im Haus rum. Habe ich nicht verstanden. Lisa, das heißt, du sitzt nicht nur im Haus seit ein paar Jahren. Du gehst dann auch schon raus, aber eben nicht in euren Ort. Ich gehe schon raus, aber nicht im Ort, ja. Mm-hmm. So, nochmal zur Dunkelheit. Nachts alleine im Dunkeln in den Keller gehen ist undenkbar. Nee, in den Keller gehen macht mir da wenig Schwierigkeiten. Aber wenn ich allein im Haus bin, mein Mann ist ab und zu mal im Krankenhaus und so. Ja. Und dann also kann ich ganz schlecht einschlafen, da klopft das Herz. Ja. Da klopfen die Ohren. Ich weiß nicht, ob jemand sowas kennt. Ja, das kenne ich auch, wenn das Herz zu sehr klopft, klopft es auch in den Ohren. Ja. Und das ist ganz schlimm, da kann ich nicht einschlafen. Und Was gibt es noch für Ängste? Ich meine, ist ja schon heftig, wenn du sagst, ich bin 7 Jahre nicht mehr in meinem Ort quasi rumgegangen. Also das mit den Hunden, das beschäftigt mich am meisten, weil das ist ganz heftig. Ich gehe nicht mal zum Postkasten. Wenn mein Mann nicht da ist, dann muss das die Nachbarin machen. Mhm. Ich kann die Mülltonne nicht raus tun, ich kann eigentlich überhaupt nichts. Bist du denn schon mal von einem Hund angegriffen worden? Ja, als Kind mal. Schlimm? Ich war nicht sehr verletzt, aber ich habe da einen Schock wahrscheinlich gehabt. Ja. Ich habe da ein Vierteljahr gestottert. Ja, oh ja. Mhm. Und ja. Das heißt, du bist jetzt, das habe ich gesagt, 51 und du bist seit dieser Zeit, hast du diese Ängste und Phobien vor Hunden? Ja, aber es war nicht immer ganz so schlimm, also es steigert sich halt, ne? Mhm. Was sagen denn die Leute da bei dir im Dorf? Die finden das doch wahrscheinlich ganz seltsam. Ja, die denken wahrscheinlich, die hatten Schuss, ne? Ja. Ne? Die taucht nie bei Bäcker auf und nie da und man hält kein Schwätzchen am Gartenzaun mal. Nee, mach ich nicht. Die müssen entweder zu mir kommen oder es tut sich nichts. Hast du denen, so ein paar Leuten das denn mal erzählt, warum du nicht rausgehst? Ja, schon, aber keiner versteht's. Ich verstehe es eigentlich nicht. Die denken wahrscheinlich, die soll sich nicht so anstellen, die Hunde tun noch nichts und genau. Ist immer so gewesen, dass die Hunde hier rumlaufen und Schluss aus, ne? Wobei es noch dazu gekommen ist, ich habe selbst einen Pudel, ne? Ach, du hast sogar selbst einen Hund? Ja, klar. Ja, der muss doch mal ausgeführt werden. Wie geht das denn? Der macht, also am Grundstück hinten dran, ach so, in eurem eingezäunt Garten. Und da macht er hin. Ach so. Das ist ja auch so. Du hast selbst einen Hund und hast dennoch so eine große Angst vor Hunden. Ja, ich bin unheimlich tierlieb. Das ist ja noch das Komische dabei, ne? Ja. Hm. Aber vor deinem Hund hast du nie Angst? Nee, das ist ja bloß ein kleiner. Sind das denn besonders große Hunde, vor denen du Angst hast? Ja. Und wie wär's, wenn du dir selbst einen großen Hund kaufen würdest? Nee. Um dich dran zu gewöhnen? Nee. Das ging nicht. Weil ich habe ja eigentlich auch, wenn ich jetzt meinen Hund nicht dabei habe, ne? Hm. Fühle ich mich auch... geht es auch ein bisschen eher, als ich habe wahrscheinlich mehr Angst um meinen Hund als um mich oder so, ne? Ach so. Mhm. Weil das wollte ich ja gerade sagen, die sind noch nicht einmal eingezogen, da kam schon einer, so ein Leon Berger, ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, ich glaube, ich weiß. So ein Riesenvieh. Ja, genau. Mhm, ja. Und hat ihn gleich mal gepackt, ne? Ach so, ja, das ist natürlich schlimm. Das war natürlich dann der Auslöser auch, ne? Du bist, das schließe ich daraus, was du erzählst, du bist nicht berufstätig? Momentan nicht, ne. Wie lange schon nicht mehr? Seit 12 Jahren mit Abständen, also mit Unterbrechungen. Mhm. Würdest du sagen, dass diese Ängste, also Hunde und Dunkelheit, gibt's eigentlich noch was Gravierendes außer Hunde und Dunkelheit? Ich habe gesagt, es kommt einiges dazu immer. Jetzt habe ich vom Autofahren schon so langsam Angst, vor allen Dingen auch in der Dunkelheit. Mhm. Das ist natürlich sehr schlimm, weil das Autofahren dir so einen gewissen Freiraum gibt, ne? Nämlich euren Ort zu verlassen, woanders hinzufahren. Na gut, ins nächste Kaff kann ich schon noch fahren, aber weiter weg ist es schon problematisch. Mhm. Hast du den Eindruck, dass diese Dinge dein Leben sehr, sehr belasten und dich sehr einschränken? Auf jeden Fall. Ja, finde ich auch. Ich denke auch, dass ich schon ganz schön depressiv bin. Ja, und ich habe auch den Eindruck, so wie du es jetzt erzählst, dass da höchste Gefahr angesagt ist, dass es sich verschlimmert. Und dass die wirklich die Gefahr besteht, dass du dich immer weiter zurückziehst in dein Schneckenhaus. Nein, ich versuche die ganze Zeit schon umzuziehen, irgendwohin, wo es dann vielleicht doch nicht ganz so krass ist, ne? Mhm. Größere Ortschaft, wo halt die Hunde nicht einfach so rumlaufen können, ne? Ja. Das ist eigentlich das Hauptproblem. Wäre das eine Möglichkeit? Macht dein Mann das auch mit? Und Ja, schon. Mhm. Aber finde ich natürlich auch, ist natürlich eine Überlegung wert, wenn du eh da nicht großartig an dem Ort hängst und du in eine mittlere Ortschaft gehen könntest, wo die Hunde eben nicht so frei rumlaufen oder in eine kleine Stadt, ist das sicher schon eine Hilfe. Ja. Aber ich finde, dass du parallel musst du zum Arzt, zum Psychologen, zum Psychiater. Finde ich ganz wichtig, Gabi. Du bist erst 51, sage ich jetzt mal so. Mhm. Du willst ja noch tolle Sachen erleben und ein freies Leben führen. Aber ich lebe schon ganz lang damit, ne? Ja, aber das ist ja das Schlimme. Das ist ja das Schlimme. In der Ortschaft, in der ich vorher gelebt habe, da bin ich zum Beispiel, da habe ich Zigaretten gebraucht. Da habe ich mich auch nicht zu Fuß getraut. Mhm. Und da habe ich Taxi angerufen und habe mir Zigaretten gebraucht. Wahnsinn. Und du hast, ich habe es jetzt nicht gefragt, ich habe das nur vorausgesetzt. Du warst noch nie in Behandlung deshalb. Nein. Musst du machen. Es gibt so mittlerweile so grandiose Strategien, gerade bei Angsterkrankungen, was man machen kann mit dem Patienten, dass sie das schaffen. Mach es. Du machst es wirklich für deine Lebensqualität. Ja, aber da habe ich mich schon informiert im TV und Fernsehzeug auch. Da gibt es ja diese Konfrontationstherapie. Unter anderem. Das würde ich aber nicht aushalten. Das musst du ja auch nicht mehr. Es gibt ja auch andere Therapieformen. Die Konfrontationstherapie ist sicher nicht für jedermanns Sache. Aber es gibt ja auch ganz... Und vor allen Dingen, durch dem, dass ich ja tierlieb bin, würde ich mir dann auch sagen, der Hund, den sie mir da vorführen, der tut mir nichts, dann würde ich wahrscheinlich streicheln ohne Herz. Ja, aber die Gedanken solltest du dir erstmal gar nicht machen. Du musst zu einem Fachmann hingehen und der muss dir sagen, diese und diese Therapieformen gibt es. Und das muss er dir erklären. Und dann solltet ihr gemeinsam beraten, was für dich das Richtige ist. Aber du solltest was unternehmen. Wie gesagt, es geht um deine Lebensqualität, damit du wieder frei raus... Halt, damals, wo ich angefallen worden bin, da war ich vielleicht 3 oder 4, ne? Mhm. Und das war ja die Zeit, wenn du jetzt mein Alter anschaust, da hat sich keiner drum gekümmert. Nein, ne? Das wird schon wieder nicht werden, ne? Ja, klar. Damals war ja Psychologe gleich verrückt oder was? Ja, genau, ganz genau. Ging ja gar nicht, dass mein Kind da hingeschickt hat. Ja. Ich finde, das hätte damals gemacht werden sollen, ne? Finde ich auch, aber ich finde nicht, dass es zu spät ist. Ich sehe nur, dass das sehr tief eingebrannt ist, dieses ganze Problem bei dir. Ja, schon. Und dass du das alleine nicht auf die Reihe kriegst. Wenn du es 40 Jahre nicht auf die Reihe gekriegt hast, kriegst du es jetzt auch nicht auf die Reihe. Aber du bist ja eine selbstbewusste Frau und eine entschlossene Frau, auch so klingt mir das zumindest. Du könntest ja auch sagen, also wenn ich jetzt mal umziehe, das ist ja nur auch immer Umstand, ein Umzug, Hausverkauf oder was weiß ich, so, dann kann ich auch organisieren und einfädeln, dass ich mal in eine ordentliche Behandlung komme. Was hast du denn zu verlieren? Gar nichts. Es kann bestenfalls scheitern und es wird nicht besser, aber es wird durch eine Behandlung nicht schlechter. Ja, wo kriegen scheiden Psychologen her? Ich meine, da gibt es ja auch viele Scharlatane, habe ich mir schon sagen lassen. Ja, da beraten wir dich jetzt mal gerne, wie du das am besten einfädelst da auch. Du lebst ja offensichtlich in einer ländlichen Gegend. Ja. Gibt es denn eine größere Stadt in der Gegend? Bamberg. Ja, okay. Da werden wir dich jetzt mal ein bisschen beraten und soweit wir das können, dir etwas Hilfe leisten. Und da musst du selbst aber die Sachen in die Hand nehmen. Hm. Ne? Du legst auf, Heide ruft dich an, meine Psychologin. Gut. Ja, und alles Gute. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050. Hier ist Janine. Stimmt das? Janine. Ja, hallo. Ja, Janine, 20 Jahre alt. Hallo. Genau. Und zwar wollte ich mit dir darüber reden. Das passt so ein bisschen zu der davorvorigen. Ja. Und zwar kann ich mich überhaupt nicht selbst befriedigen. Du kannst es überhaupt nicht. Konnte die Ines ja lange Zeit auch nicht. Ja gut, aber ich habe jetzt schon, also ich bin jetzt 20, weißt du ja, und also ich habe jetzt schon seit 4 Jahren oder was sexuelle Erfahrungen. Mhm. Also von daher. Also mit sexuelle Erfahrungen mit Männern? Ja, genau. Du hast mit Männern geschlafen? Mhm. Und hast du während du mit den Männern geschlafen hast, du da einen Orgasmus erlebt? Ja. Das schon? Mhm. Ist ja schon mal was. Was meinst du, wie viele junge oder auch gar nicht mehr so junge Frauen mir erzählt haben, dass sie noch keinen Orgasmus erlebt haben? Nee, also das ist schon. Ja. So, und ich meine, das liegt doch nahe, das ist doch, gut, wir Männer können uns ja nie so in euch hineinversetzen, in euch Frauen, aber liegt das nicht nahe, dass man, dass Frau sich dann überlegt, Mensch, das ist ein tolles Gefühl, das würde ich mir auch gerne mal selbst zufügen. Ja, also ich habe es ja schon probiert, so ist es ja nicht. Ja, und da muss man doch eigentlich dann, oder muss Frau doch eigentlich so lange ausprobieren, bis man den Dreh raus hat, dass es dann funktioniert. Wie oft hast du es denn probiert? 3-4 Mal. Viel zu wenig. Also ich dachte, ich brauche das auch nicht so. Es ist jetzt nur in letzter Zeit ein bisschen zum Thema geworden, weil also ich habe jetzt 4 Jahre auch einen Freund und der hat jetzt vor einem Jahr oder was mal halt angefangen, von wegen, ja, wie wär's dann mal, wenn du das vor mir machst und so. Und ich meine, ich habe ihm gesagt, dass es nicht geht und er versteht es halt überhaupt nicht. Also, du musst es ja nicht gleich vor ihm machen. Das ist ja schon eine heikle Situation und selbst unter Pärchen ist das unter Umständen peinlich, wenn man das macht. Mhm. Da muss man schon sehr offen, sehr frei sein. Du sollst das erstmal für dich alleine ausprobieren und an dir rum experimentieren. Mhm. Irgendwann wird es funktionieren, bin ich ganz sicher. Ich meine, du hast ja nun mal schon mal einmal das oder mehrfach das Hauptgefühl, den Orgasmus erlebt. Dann funktioniert es auch irgendwann, wenn du es allein mit dir machst. Ihr seid auch sehr geheimnisvolle Wesen, ihr Frauen. Bei uns Jungs geht das alles viel einfacher. Ja, genau, das denke ich mir auch. Also bei euch ist es da ein bisschen bestimmte Handarbeit, ja. Bei uns ist das ja schon ein bisschen mehr, ne? Ihr seid halt anspruchsvoll, ne? Anspruchsvolle, komplizierte Wesen. Wo das alles nicht so rapzapp geht. Hm. Aber ihr müsst halt ein bisschen dann halt auch tapferer dranbleiben und euch ausprobieren. Da hat jede Frau wahrscheinlich ihren eigenen Trick, wie sie es macht und irgendwann hast du es raus und was weißt du, wie viele Frauen mir schon erzählt haben, dass sie den absolut optimalsten Orgasmus mit sich alleine kriegen und nicht, wenn sie mit ihren Freunden schlafen. Ja. Also das ist das Einzige, was ich mache, wenn es mal passiert, wenn ich jetzt aufwache, weil ich einen Orgasmus habe. Ja. Dann Wie, wenn du aufwachst? Im Schlaf oder wie? Ja, genau. Mhm, ja. Wenn ich dadurch aufwache, dann mache ich schon so halt weiter, bis er fertig ist, sage ich mal. Ja. Aber ansonsten. Ja, ist doch schon mal ein Anfang. Jetzt musst du dich nur irgendwann mal in eine, auch eben nicht aus dem Schlaf heraus, sondern im normalen Leben in eine erotische Stimmung hineindenken. Und dann legst du los. Und dann versuchst du das mit Hilfsmitteln oder wie auch immer und testest. Ich finde es gut. Ich finde immer gut, wenn Frauen das machen. Das müssen Frauen halt. Ach, was heißt Frauen? Das müssen wir alle machen. Also ich meine halt auch, ich brauche es nicht. Mein Freund sagt halt, ja, das geht doch gar nicht und wie hältst du das aus? Und wie dein Freund macht es, ne? Ja, natürlich. Findest du das okay, dass er es macht oder ist dir das auch... Ja, natürlich. Ja, also ich, ach so. Wenn ich ehrlich bin, die Regie hat mich ja auch gefragt, ob es für mich ein Problem ist. Ja. Und ich habe bis jetzt nie so darüber nachgedacht. Und jetzt, wo ich die Zeit gewartet habe, habe ich mir schon gedacht, also ein Problem ist es nicht. Aber ich fände es natürlich schon schöner, wenn es funktionieren würde, sag ja. ich mal. Ja, ach so, das, ja, ich verstehe. Mhm, ja, ja, finde ich auch, weil das ist halt eine Option mehr, die man hat. Ja. Irgendwann hast du vielleicht auch mal keinen Freund oder der Freund ist im Urlaub oder so und man hat mal Lust drauf. Ich habe dich das auch gerade gefragt, ob du das okay findest, wenn dein Freund das macht. Weil ich immer wieder Pärchen höre oder auch privat kennengelernt habe, was ich verrückt finde, die das als Fremdgehen auffassen, wenn der andere sich selbst befriedigt. Nee, also das überhaupt nicht. Das ist völlig also er hat es auch schon vor mir gemacht. Mhm. Ich fand es halt ein bisschen komisch, es hat mich nicht erregt oder so, aber ja. Er wollte es halt mal machen und ich fand es halt okay. Ich habe ihm dann den Wunsch erfüllt. Ja, aber dich hat das nicht großartig angemacht. Nee, also es war aber auch kein Problem in dem Sinne. Ja. Also, Janine, ich finde, dass du du musst weiter experimentieren. Und dann wird das auch schon was. Mhm. Nicht 3-4 Mal, was ist denn das? 3-4 Mal ist ja nix. Wenn ihr jetzt gesagt hättet, 40 Mal, das hat noch nicht geklappt. Oder 50 Mal oder 100 Mal. Oh je, da habe ich aber noch ein bisschen zu arbeiten. Also leg mal los und es ist eine Frage der Selbsterkundung eigentlich auch, glaube ich, dass man rauskriegt, wie man sich seelisch in so eine Stimmung bringt und was man körperlich halt dann auch machen muss, welche Handtätigkeiten man vollziehen muss, um dass dann auch die Post abgeht. Ne? Hm. Da wünsche ich dir sehr viel Spaß bei, wenn es auch am Anfang mühsam ist. Danke. Alles Liebe. Danke dir tschüss, auch. Tschüss, danke, tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, Telefonnummer. Unser Thema am Donnerstag, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, heißt Rache und Vergeltung. Ich möchte gerne mit Rache-Tätern sprechen, also die schon Rache geübt haben, und möchte gerne mit Rache-Opfern sprechen, die vielleicht unter Umständen schlimme Dinge erlebt haben, weil sie Opfer von einer Racheaktion waren. Und am Samstag ist mein prominenter Gast im WDR-Fernsehen um 11:30 abends Jürgen Drews. Christoph ist hier. Christoph ist 44. Hallo, Christoph. Ja, hallo, Dunga, Christoph. Ja. Ich bin ja von Natur aus, zweigeschlechtlich und ich bin umrein schwerbehindert. Nein, stopp. Ich habe gesagt, du bist von Natur aus zweigeschlechtlich? Ja. Das heißt genau, das heißt konkret? Das heißt, das Geschlechtschromosom ist dreifach vorhanden. Ja, und wie wirkt sich das auf den Körper aus? Es ist so, dass man beide Organe hat. Du hast beide Organe? Das wird nachher eins wird nachher durch eine Körperstoffe abgestoßen und das artet dann den Krebs aus. Moment, hast du zurzeit in deinem Alter von 44 Jahren noch beide Geschlechtsorgane? Nein. Nein. Nein. Aber du bist so geboren? Ich bin so geboren. Du bist mit einer Scheide geboren und mit einem Penis? Ja, das man aber nicht erkennen konnte, aufgrund, weil mir nämlich das Becken fehlte. Ach, ich bin so. Ja mehrfach schwerbehindert. Ah, verstehe. Mhm. Und das wurde erst zu spät entdeckt, da wir bei einer Skitterbrunnen gefahren. Das Becken fehlte, das heißt, das Becken fehlt heute auch noch? Ja, ist ersetzt durch, durch Knochensubstanz aus der Schulter und so. Aber du hast de facto kein Geschlechtsorgan zurzeit. Genau, ich habe keins, weil ich das auch nicht mehr, weil ich damit nicht umgehen müsste. Ich wüsste nicht, was ich mit Sexualität anfangen soll. Ja. Ist das manchmal. Also du hast nur einen Harnausgang und einen Afterausgang. Richtig, genau. Ja. Und natürlich eine verkleinerte Form eines Dingsbums. Eines Dingsbums? Ja, das ist die blöde Hand, die mich manchmal kriegt. Eines Penises. Ach so. Eine kleine, verkleinerte Form. Ach so, die gibt es doch. Die gibt es doch. Hat man die nachträglich geformt? Oder war die Nein, dann irgendwie... ist von Natur aus vorhanden. Ach so, weil du gesagt hast, da war gar kein Becken da. Da dachte ich, dass auch gar nichts da war. Ja, das ist schwierig zu erklären. Das ist, wenn man zweigeschlechtlich geboren wird und es fehlt das zweite Becken, es hat ja nicht vollständig gefehlt, aber ein Großteil. Ach so. und dann ist die ganze Anlage ja nach innen gekippt. Also ich ahne schon, dass es sehr kompliziert und sehr, sehr... Richtig, genau. Und das hat auch eine verdammt komplizierte Untersuchung damals gegeben. Ja. Und irgendwann habe ich geschworen, ich kann mit Sexualität nicht umgehen. Du hast auch keine Hoden? Nicht mehr. Nicht mehr. Das heißt, du hast keinerlei sexuelle Bedürfnisse? Richtig, genau. Überhaupt nicht. Du, wenn wir hier beispielsweise in dieser Sendung über Sexualität reden oder du durch das Fernsehen zappst und an jeder Ecke irgendwie Sex stattfindet, gähnst du ab, schnarchst du ab, findest du langweilig? Ja, ich finde das langweilig, ja wozu, aus geistigem Interesse, weil mich das interessiert, denn ich bin ja noch nicht vom Leben weit weg. Ja, gab es denn mal Zeiten, wo trotz der schweren Behinderung und der ganzen Komplikationen eine Sexualität in dir stattgefunden? Ja. Gab es? Ja, leider. Bis wann? Ja, das ist bis zu meinem 26. Lebensjahr. Aha, und du sagst gerade leider. Warum leider? Weil ich dadurch erfahren musste, dass Sexualität für Frauen anscheinend, wenn so ein Mensch wie ich um die Ecke komme, mehr als Entdeckungssache geht und nicht so. Hat nichts mit Liebe mehr zu tun. Das ist einfach so, dann meinen die, du gehst mit denen, du glaubst an Liebe und die haben nichts Besseres vor, als mal mit jemandem zu probieren, der völlig anders aussieht. Achso, weil die irgendwie das exotisch finden, mit einem schwerbehinderten Menschen da irgendwie mal Sex zu haben. Ja, genau. Hast du dich denn in dieser Zeit, funktionierte das körperlich, konntest du dich dann selbst befriedigen? Ja. Das heißt, du kennst das Gefühl eines Orgasmus, kennst du schon? Ja, das kenne ich, das ist klar. Ah ja, das war also, die Anlagen waren körperlich dann doch schon da. Das ist auch alles, das läuft auch alles ab, es läuft auch nach der Entfernung, weil ich Krebs bekommen hatte, läuft das weiter ab, weil das Programm ist ja im Gehirn drin. Aber es die Sexualität entsteht ja im Gehirn, nicht allein. Du bist ja nicht nur sexuell aktiv, weil du Hoden oder Gebärmutter hast, sondern natürlich. Weil dein Verstand dazu. So, jetzt sind die Hoden entnommen worden aufgrund einer Krebserkrankung, sagst du. Richtig. Du sagst, die Sexualität findet, du hast du recht, im Kopf statt, aber bei dir findet sie nicht mehr im Kopf statt zurzeit. Richtig. Wie kommt das wiederum? Ja, das ist ja das, was ich nicht so ganz verstehe. Auf der einen Seite hat mich das ja angeekelt, dass wenn Frauen dann nur aus Sensationslust mit mir ins Bett wollten und irgendwann hatte ich dann was vorbei. Das ganz heißt, einfach wie total abgeschaltet. Ja. Weil mir das zuwider war. Ja. Damals. Damals. Und ist mir heute sogar teilweise. Ja. Ist mir zuwider. Du bist mit 26 sind die Hoden entfernt worden, ungefähr, sagst du? Ja, mit 26 ist einmal die Brust und die Hoden entfernt worden, weil ich beides voller Krebs hatte. Ah ja. Wie lange hat es denn dann gedauert, bis wirklich alles erloschen war an sexueller Lust und an sexuellem Interesse nach diesem... Ich würde sagen so 89, da war es völlig weg. Wie viele Jahre waren da vergangen? Da waren 3 Jahre vergangen. 3 Jahre waren da vergangen. Vermisst du das? Eben nicht, und das ist ja gerade das, was mir auf der einen Seite Gedanken macht. Warum macht es dir Gedanken? Ja... Wie soll man das erklären? Ein Mensch, der ohne Sexualität ist, ist auf der anderen Seite auch nicht normal. Auf der anderen Seite frage ich mich, ob es nicht auch Menschen, die genauso veranlagt sind wie ich, denen das gleich gilt. Also ich würde da sehr vorsichtig sein mit der Normalität. Ich glaube, es gibt viele Menschen, die keine Sexualität haben, entweder aus körperlichen Gründen, aus Krankheitsgründen oder eben auch aus einer religiösen Überzeugung heraus. Und ich finde das auch durchaus normal. Ich würde da jetzt nicht so schnell urteilen und sagen, das ist normal, das ist unnormal, das ist krank. Entscheidend finde ich in deinem Fall, wie du dich damit fühlst, wenn du sagst, ich brauche das nicht mehr. Eigentlich bin ich froh, wenn ich dieses ganze Theater nicht mehr im Kopf habe. Ist es doch gut, sei doch froh. Aber auf der anderen Seite, wenn ich dann mal unter Leute bin, fällt mir auf, dass ich das nicht habe, was die darüber reden und was soll ich darüber reden. Ja, natürlich, schon. Dann kommt man automatisch in eine Außenseiteposition und so geht es mir. Ja. Seit Jahrzehnten. Ja. Ist das oft so, dass du das Gefühl hast, ich bin jetzt in einer Außenseiterposition, weil ich mit Sex nichts mehr im Hut habe und über Sex gar keinen Bock habe, mehr zu reden? Ja. Ja, das ist natürlich dann unangenehm, das verstehe ich schon. Aber das ist dann wiederum, das wird von außen an dich herangetragen. Wenn deine, sagen wir mal, wenn deine Freunde mit dem Thema gar nicht anfangen würden, wäre es für dich okay. Ja, deswegen habe ich auch keine Freunde mehr. Mhm. Weil ich einfach, ich habe mir die einzigste Begabung, die ich noch habe, ist Wissenschaft und sonstiges. Da wollte ich mich da sehr hoch interessieren, aber leider geht das ja auch irgendwann zugrunde. Warum? Weil ich eine Hirnkrankheit habe. Ach so. Die Huntington. Ach so, das heißt, du bist wirklich ein sehr schwer kranker Mann, dein ganzes Leben lang gewesen. Ja, genau. Ja, ja. Wie lebst du? Du lebst ganz alleine? Ich lebe alleine, ja. Leben deine Eltern noch? Nein, ich habe meine Mutter bis zu ihrem Lebensende gepflegt und meinen Vater auch. Mhm. Und ich wusste, dass meine Erkrankung dadurch schlimmer wird, wenn ich meine Mutter pflege und wenn ich meinen Vater pflege. Mhm. Du bist ich hab's getan. Ich würde gerne was machen, Christoph. Ich möchte dir gerne was fragen. Du bist nur wirklich ein sehr schwer kranker Mann, hast sehr viel mitgemacht. Das hast du jetzt in den paar Sätzen, habe ich das schon verstanden. Ja. Hast du unsere Sendung von Anfang an gehört? Ja. Da war doch vorhin die Nadja dran. Die, ja. Die Nadja war das Mädel, die keinen Herzschrittmacher haben möchte. Richtig. Weil sie keine Lust mehr am Leben hat. Du hast sehr viel mitgemacht und hast auch ein verdammt hartes Leben schon hinter dir und bist 44 Jahre alt. Was würdest du denn Nadja sagen? Ich würde Nadja sagen, liebe Nadja, das Leben ist wirklich sehr schön, wenn du dich, du kannst dich bewegen, du kannst daran teilnehmen, egal was kommt. Mag es noch so schlimm sein, aber das Leben ist wertvoll. Ja, es gibt kein lebensunwertes Leben, sondern nur lebensunwerte Zustände. Ja, ja, sehr gut gesagt. Was würdest du für dich sagen, Christoph? Was ist für dich, trotz all deiner Belastungen, die du hinter dir hast und immer noch hast, woran freust du dich? Was ist schön für dich am Leben? Am Leben ist manchmal, wenn ich, da ich ja auch wichtig Schmerzmedikamente, es gibt mal Zeiten, wo ich dann mich an meinen Hunden erfreute. Ach so, du hast Hunde? Mhm. Das ist immer sehr drei schön. Drei Stück und eine Katze. Ah ja. Wie geht das? Die müssen noch rausgeführt werden. Du sitzt im Rollstuhl, geht das dann, dass du dann... Nein, ich sitze nicht im Rollstuhl. Ich kann kürzeste Strecken, ich lasse meine Hunde viel Freiheiten. Ja, wie bewegst du dich? Hast du Prothesen oder wie? Endoprothesen habe ich mehrere davon, aber ich kann mich nicht so bewegen. Ach so, du lässt ihn einfach frei laufen, die Hunde. Richtig, genau. Und du, was heißt das? Sitzt du den ganzen Tag, musst du den ganzen Tag in der Wohnung sitzen, auf einem Stuhl oder im Bett oder wie? Ja, so ähnlich. Ich sitze mehrere Stunden am Tag am Stuhl mal. Bewege ich mich dann auch eine Runde und dann muss ich mich wieder hinlegen. Ich muss nach zwei, drei Stunden ist die Kraft vorbei, dann muss ich mich hinlegen. Verstehe. Eine Stunde. Verstehe. Das macht uns jetzt noch mehr deutlich, was für ein Schicksal du hast. Ja. Aber da sind natürlich Tiere sehr tröstlich, ne? Ja. Da hat man eine große Freude dran. Ja, die sehen nicht in mir diesen kranken Menschen, die sehen in mir den Freund. Ihren Rudelchef, ja, genau. den man irgendwie auf irgendeine Art und Weise immer aufheitert. Ja, ja. Das muss ich trotzdem mal fragen, ging das denn nicht, dass man für dich so einen richtig schönen großen Rollstuhl baut, der vielleicht auch elektrisch ist? Ich will ich nicht, weil ich, wenn ich mich in den Rollstuhl setze, in dem Moment habe ich keine Kraft wieder rauszukommen, weil die Polyarthritis ist eine Stoffwechselerkrankung der Gelenke. Ja. Und die Gelenke, die alle bei mir extrem beschädigt sind. Wenn ich aufhöre, wirklich versuche aufzustehen und mich zu bewegen, ist es vorbei. Ich verstehe. So, jetzt haben wir einen Eindruck von deinem Leben. Aber wirklich einen ganz kleinen Eindruck nur. Mhm. Und wie sehr es mich beeindruckt, wenn du auch gerade der Nadja zugesprochen hast, du kannst dich bewegen und das Leben hat immer noch schöne Seiten und es gibt immer noch was Gutes. Das beeindruckt mich sehr, was du jetzt gesagt hast. Ausgesprochen, muss ich dir sagen. Und mach dir keinen Kopf darüber, dass du keine Sexualität mehr hast. Wenn du es nicht vermisst, nur darauf kommt es an, ist es okay. Das ist wirklich völlig okay. Und genieße das, was du hast und erfreue dich an deinen Tieren und an deinen Hunden. Das Einzige, was mir ab und zu fehlt, sind die Menschen. Das glaube ich. Das glaube ich wirklich, Christoph. Jetzt tut es mir sehr leid, dass ich mich jetzt von dir aufhalte. Ja, ist in Ordnung. Du hörst die Musik. Ich möchte dich nicht lange aufhalten. Ich, das wäre nicht richtig. Es hat mich sehr gefreut, dich kennengelernt zu haben. Ja. Und wünsche dir von ganzem Herzen alles Liebe und wirklich alles Gute, Christoph. Ja, gut. Danke. Auf Wiederhören. Ja. Tschüss. Und lass dir immer gut gehen. Dankeschön. Danke. Tschüss. In der Technik war Malte E-Mails. Morgen sind wir auch wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Bis dahin. Tschüss.